Ein Kind hat nach der Messe Schweine geschminkt, mit Zwergen getrunken, Worte zerkifft, Venen durchlöchert, sein Herz hat gestunken. Es verfaulte. Auf dem Dixi-Klo. Der Priester hatte einem Kind seine Haut verliehen. Nach der Messe.